leider, arme leider, kann's nicht immer so sein. Goodbye, Sonny, goodbye, Sonny, mach mir's nicht so schwer. Ich muss weiter, immer weiter, meinem Glück hinterher, wie uns auch heut das Herz entweint. In 100 Jahren ist alles vorbei. Sonny! Goodbye, Sonny, goodbye, Sonny, warst mein bester Freund. Eines Tages mag's auf Erden sein, mag's im Himmel sein, sind wir wieder vereint. Dieses Leben ist kein Spiel für Kinder, denn das Schicksal spielt manchen Streich. Wer kein Kerl ist, der liebt die Sünder, wenn ihr fliegt als Engel durch das Himmelreich. Aber alle anderen braven Leute sind nur glücklich, wenn es blitzt und kracht. Darum hab ich heut für sie und mich eine Pulle aufgemacht. Die Pulle, die macht um. Das alte Jahr ist um. Cheerio! Goodbye, Johnny, mach mir's nicht so schwer. Ich muss weiter, immer weiter, meinem Glück hinterher. Nicht nur noch euch, das Herz ist frei. In 100 Jahren ist alles vorbei. Johnny, goodbye, Johnny, goodbye, Johnny, hast mein bester Freund. Eines Tages, eines Tages, hab's auf Erden sein, hab's im Himmel sein, sind wir wieder vereint.